Guten Tag. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özvoll. Ich bin auf dieser Station als Zahnarzt tätig. Ich würde gerne heute mit Ihnen ein Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung? Ja, Herr Doktor, bitte. Guten Tag. Am Anfang benötige ich ein paar persönliche Daten, dann können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Ich heiße Maria Stettner. Maria Stettner. Können Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, das buchstabiert sich M wie Martha, A wie Anton, R wie Richard, I wie Ida, A wie Anton, Ja. Maria. Und Stettner buchstabiert sich S wie Samuel, T wie Theodor, E wie Emil, Doppel T wie Theodor, N wie Nordpol, E wie Emil, R wie Richard. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Stettner. Frau Stettner, wie alt sind Sie? Ich bin 62 Jahre alt, Herr Doktor. 62 Jahre. Wie groß sind Sie? Ja, ich bin 1,67 Groß. Wie viel Meter. wiegen Sie? Ich wiege 69,5 Kilo. 5. Alles gut. Frau Stettner. Frau Stettner, was für Sie sonst? Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Doktor, ich habe seit gestern Abend starke Bauchschmerzen. Ich möchte ehrlich gesagt einfach nur Hilfe gegen die Schmerzen, Herr Doktor. Ich habe, ja. Seit gestern die Schmerzen begonnen. Wo genau sind die Schmerzen? Ja, hier oben im Oberbauch. Im Oberbauch. Ja, aber meistens kann ich fühle im ganzen Bauch, aber manchmal fühle ich ganzen Bauch, aber im Oberbauch meistens. Ja. Meistens im Oberbauch. Sind die Schmerzen langsam oder plötzlich oder langsam aufgetreten? Ja, langsam geht abgetreten. Langsam begonnen. Alles gut. Jetzt, die Schmerzen ist dauerhaft oder phasenweise? Herr Doktor, ja, wie gesagt, hat es langsam angefangen und ist dann schlimmer geworden und Sie sind immer da. Dauerhaft immer. Aber ja, nicht in gleichen stark. Ja, ich verstehe. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein, Herr Doktor. Das habe ich nicht bemerkt. Gibt es einen Auflöser für die Schmerzen? Als Frau Stettner. ja, ich habe mit Brötchen und Tiramisu gegessen. Könnten die Schmerzen davon kommen? Ja, als theoretisch kann sein. Gestern Morgen haben Sie gegessen, oder? Nein, gestern Abend, Gestern ja. Abend. Gestern Abend. Mettbrötchen und? Ja, früher Abend habe ich mit Brötchen Tiramisu gegessen, dann ein paar Stunden hatte ich diese Schmerzen. Ja. Mit Brötchen und Tiramisu. Alles gut. Mettbrötchen und Tiramisu. Gibt es jemanden, der mit Ihnen zusammen gegessen hat? Nein, ich war allein. Sind Sie allein? Ja, ich habe aus dem Supermarkt gekauft, Tiramisu, und mit Brötchen habe ich zu Hause vorbereitet. Wissen Sie schon, war da Essen noch frisch oder? Wie gesagt, weiß Haben ich habe keine Ahnung. Sie etwas komisch aufgefallen oder? Das geschmeckt oder? Das habe ich nicht bemerkt. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben, Frau Ja, Stettner, dumpf, Herr jetzt? Doktor, und krampfartig, so wellenförmig, wissen Sie? Ja, wellenförmig, dumpf, krampfartig. Wie stark sind die Schmerzen? Wie beschreiben Sie auf einer Schmerzskala? 1 ist, 0 ist kein Schmerzen. 10 ist sehr stark. Wie würden Sie beschreiben? Ich würde sagen, 6, Herr Doktor, oder 7. 6 oder 7. Ich muss sagen. Frau Stettner, gibt es noch anderes, vielleicht noch Übelkeit, Aggression? Ja, schon seit gestern habe ich Übelkeit. Und ich musste dreimal erbrechen, Herr Doktor. Ja, Und dieser, das ja, Aggression aus. drin gab es und verdautes Essen. Und es war gelblich und Ja. schleimig. So breiig, Herr Doktor. Rein. Auch Essenreste, oder? Ja. Haben Sie noch Durchfall? Ja, Herr Doktor, seit heute Morgen. Seit heute Morgen. Ja. Wie sah das Stuhl aus? Ja, es sieht wässrig und schlau schaumig. Haben Sie Äh, gut ja, bemerkt? es äh, aus. Es erst war erst war es war er hellrot, jetzt ist er eher dunkelrot. Meinen Sie am Anfang, das war hellrot? Ja. Ja, aber jetzt Jetzt bisschen dunkelrot. eher dunkelrot. Ja, alles gut. Gibt es noch mal andere Beschwerden? Zum Beispiel Herzrasen, Schwitzen. Mein Herz, ja, Herzrasen habe ich denke, Herr Doktor, mein Herz klopft irgendwie schneller. Irgendwie schneller, ja. Woraus kommt Herzrasen? Sie haben aktuell ja, Übelkeit, Erbrochen und Durchfall. Vielleicht haben Sie schon viel Flüssigkeit verloren. Ja. Deswegen es kam. Frau Stettner, haben Sie Fieber? Wie fühlen Sie sich? Ja, ich habe auch Fieber, Herr. Ich fühle mich auch Fieber, Herr Doktor. Gestern hatte ich 39 Grad, heute 38,3. Gestern 39 Grad, Ja. heute 38,3. 3. Wann haben Sie das Fieber gemessen? Letztes Mal? Gestern, Gestern Abend. dann heute zweimal habe ich das gemessen. Alles gut. Wo haben Sie das gemessen? Achille oder Mund? Ich weiß nicht, was Achill ist, aber ich habe Unterarm gemessen. Unter alles gut. Entschuldigung. Haben Sie noch Müdigkeit? Ja, ich fühle mich auch müde, Herr Doktor. Müdigkeit. Und schlafen Sie gut? Nein, ich schlafe schlecht. Ich habe viel Stress, Herr Doktor. Ich habe im Moment ja viel Stress auf der bei der Arbeit wegen der Konkurrenz und meine Tochter hat ein Drogenproblem. Auf diesen Ja. Gründen kann ich nicht gut schlafen, Herr Doktor. Ja, ich verstehe Sie. Ich verstehe, dass Sie Angst haben. Es tut mir leid. Und Frau Stettner, haben Sie seit gestern Durchfall und Erbrechen? Und ich würde gerne wissen, haben Sie noch andere Probleme beim Wasserlassen? Mit Wasser lassen habe ich kein Problem, Herr Doktor. Kein Problem. Bei Wasser Nein. lassen haben Sie kein Problem. Alles gut. Frau Stettner, Aber es ist auch ein bisschen dunkel, aber ja. vielleicht, weil ich viele Flüssigkeit verloren habe. Ja, Ja. natürlich. Ja, Je tabii. nach Ihrer Erklärung habe ich so verstanden. Wie viel dunkel? Zum Beispiel ein Tee oder wie Altbier? Nicht so stark, aber ja, ein bisschen dunkler als Ja, sonst, ja. als vorher ein bisschen dunkler. Alles gut, ich verstehe. Frau Stettner, leiden Sie an andere chronische Erkrankungen? Was meinen Sie mit chronischen? Gibt es dauerhaftige, zum Dauerhaftige. Beispiel ja, Bronchitis oder Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Zucker oder Bluthochdruck habe ich nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es chronisch ist, aber ich habe öfter Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Ja. Haben Und Sie ich habe so einen Reizmagen, oder? Reis machen. Ja, mein Haus, früher, seit vor Jahren, hat meine Hausarzt gesagt, genannt so, Reizmagen. Reis machen. Seit wann haben Sie Reis machen? Vielleicht, ja, vor etwa 9 Jahren. 9 Jahren. Ja. Und ich habe manchmal Sodbrennen, ungefähr einmal im Monat. Einmal im Monat. Alles gut. Und, nehmen Sie dagegen Und ein ja, Medikament ein, oder? seit etwa 10 Jahren, ich habe jeden Tag Husten. Jeden Tag. Dann, rauchen Sie, Frau Stettner? Ja, ich rauche leider. Alles gut. Raucherhusten. Frau Stettner, besuchen Sie Ihren Hausarzt regelmäßig, oder? Nein, ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr. Frau Stettner, wurden Sie schon mal operiert? Muss ich viel besuchen, meinen Hausarzt besuchen? Ja, nicht so viel, aber Warum Sie, man warum sollte, haben Sie danach gefragt? Ich ja, frage mich deswegen. man sollte immer regelmäßig so Ihren Arzt besuchen. Für alle, für Ihre Gesundheit. Nicht nur diese Probleme, als auch andere Probleme. Wie oft soll ich besuchen? Circa 3 Monatige oder 6 Monatige können Sie mit Ihrem Hausarzt besprechen. Wie oft besuchen Sie? Das ist zu häufig, ja, Ja, für mich. nee, 3 oder 6 Monate nee, nicht so häufig. Wurden Sie schon mal operiert, Frau Stettner? Ich bin mir nicht sicher, ob es Operation ist, aber ich habe mit Saugglocken Geburt mit Saugglocken. Ist das eine Operation? Nee, eigentlich nicht. Aber das ist eine invasive Methode. Was? Aber Tod, keine merke ich mir. Operation. Was ist invasive Methode? Das klingt Ja, ein bisschen erstellt. Sie haben recht. Eine intensive Geburtsmethode. Aber nicht nur Brüste verwendet. Ich Ja. kann nicht die Sprache verstehen, die erste Sprechung, Herr Doktor. Ja, ich In verstehe. Alles invasiv, gut. Ja. intensiv kann ich nicht gut verstehen, Sie aber haben recht. ich bin einfach eine Taxifahrerin, Herr Doktor. Ich bin nicht ein ausgebildeter Mensch. Ja. Ja, Sie haben recht. Eine Geburtsmethode. Ja, Okay. wie soll ich sagen, ja. Okay, danke. Und nehmen Sie Medikamente regelmäßig ein? Ja, wegen dieser Schlafstörung nehme ich Baldrian, Herr Doktor, bei Bazen. Bedarf. Ja. Ja, Bazen bei Bedarf. Ja, und Gibt es gegen noch? Kopfschmerzen nehme ich Aspirin. Aspirin. Ja. Wie viel? Wie viel? Halbe Gramm. Halbe Gramm. Ja. Das gut und Und gegen Bauchschmerzen nehme ich Maloxan. gegen Bauchschmerzen. Ja. Seit wann? Seitdem bei mir eine Diagnose festgestellt wurde, vielleicht seit 9 Jahren. Nein, Ja. Maloxan. Hat Ihrem Hausarzt diese Medikament verschreiben oder gibt es Hat einen empfohlen. ärztlichen Rat? Ja, hat empfohlen. Ja. Eine. Frau Stettner, haben Sie Allergie gegen etwas? Herr Doktor, ja, ich habe Allergie gegen Amoxicillin, Amoxicillin. ein Antibiotikum. Ja, wenn ich, ja, ich bekam, be bekam Atemnot und musste ins Krankenhaus. Ja, und da habe ich Adrenalin bekommen. Ja, mit Atemnot. Ja. Ach so. Habe das notieren und Amoxicillin. Reagieren Sie mit Anaphylaxis. Frau Stettner, rauchen Sie? Ja, Herr Doktor, wie gesagt, rauche ich etwa 10 Zigaretten täglich. Seit wann? Seit meinem 16. Lebensjahr. 16. Lebensjahr. 16. Ja. Ja, Herr Doktor, Sie stellen viele Fragen. Ich möchte nur Hilfe für meine Schmerzen. aber ich muss alle Fragen, alle Untersuchungen durchführen. Nach dem Aufnahmegespräch, wir können weiterführen. Aber ich habe noch ein paar kurze Fragen. Okay, Herr Doktor. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich Absolut, ne? trinke 2 Gläser Wein pro Woche Zwei und Gläser Wein gelegentlich pro Bier. Woche. Pro Woche. Alles gut. Leben Ihre Eltern noch? Nein, Herr Doktor, mein Vater ist, ich denke, 45 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. 45 Jahre. Ja, er war Nicht. zu jung. Oder sehr jung, Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Sterben denn auch junge Leute daran? Ja, natürlich. Kann sein. Ein Herzinfarkt haben viele Ursachen. Aber die Zum Medizin Beispiel. entwickelt sich immer. Warum so oder warum wieso? Oder warum ist das denn? Ja, es ist sehr wichtig für alle, nicht nur junge Menschen, Geburt erblich Lebensstil, Rauchen, Alkohol trinken, gibt es viele Risikofaktoren für die Herzinfarkt oder Herzanfall. Okay, na Yani gut. bu kan sein. Und meine Mutter ist mit 65 Jahren an Brustkrebs gestorben. Brustkrebs. Das tut mir leid auch. Frau Stettner, sind Sie verheiratet? Nein, Herr Doktor, ich bin geschieden und Sind lebe Sie? allein. Was Ja. machen Sie beruflich? Wie gesagt, arbeite ich als Taxifahrer. Taxifahrerin. Ja, haben Sie schon Ja, das gesagt. ist ziemlich stressig, Herr Doktor. Ja, stressig. Und wohnen Sie allein oder mit Ihren Familien? Ich habe keine ganze Familie, ich bin geschieden und ich habe eine Tochter. Sie ist drogenabhängig und Ja. nimmt im Moment an einem Methadon-Programm teil. Zurzeit lebe ich allein. Ach so, es tut mir leid. Ist Methadon gefährlich, Herr Doktor? Kann man darauf verzichten? Ja, Methadon auch ein Drogen, aber das gut zu hören, Ihre Tochter ein Methadon-Programm aufgehen, um Methadon wird anstatt eine andere Drogen gegeben und dann im Laufe der Zeit die Abhängigkeit zu reduzieren. Oh. Und ja, deswegen, ich hoffe, Ihre Tochter nach dem Programm sollte Methadon oder drogenfrei sein. Ich Hoffentlich, Herr hoffe. Doktor, hoffentlich. Frau Stettner, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich bedanke mich. Und haben Sie noch Fragen? Was machen Sie für mich? Frau Stettner, ich habe den Verdacht auf Magen-Darm-Entzündung. Und deswegen würde ich gerne ein paar körperliche Untersuchungen durchführen, Blut für Laboruntersuchungen abnehmen und dann weitere Untersuchungen durchführen. Dann können wir wieder besprechen. Okay. Sollen Sie jetzt hier warten und ich komme Ihnen zurück und ich erzähle Ihnen Schritt für Schritt. Soweit ich verstehe, soll ich im Krankenhaus bleiben? Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Sie sollen hier bleiben. Vielleicht sollen wir in Ihren isoliert behandeln. Isoliert. Oh. Ja. Oder isoliert aufnehmen. Okay, danke, Herr Doktor. Danke. Ich warte auf Sie. Alles gut. Auf Wiedersehen. Okay, vielen Dank. Sie haben sehr gut gemacht. Okay. Bitte schön, Herr Özyuvalı. Ja. Aber zuerst brauchen Sie einen Anruf aus Ja. Erdoğan, ja? Okay, dann. Kling Okay. kling. Özval hier, ja, hallo. Guten Tag, ich bin Frau Müller am Apparat. Ja. Herrn Lorenz, Herr Herrn Lorenz. Lorenz Ja. mit Z. Kaliumwerte über 5 Millimol pro Liter. Über 5 Millimol pro Liter. Könnten Sie bitte diese Werte Ihre Oberärztin weiterleiten? Ja, natürlich, natürlich. Ich Okay. regel das. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ciao. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Özyuvalı. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen, aber bevor ich möchte mit Ihnen etwas Wichtiges mitteilen, gerade habe ich einen Anruf aus dem Labor bekommen. Es geht um Herr Lorenz, Kaliumwerte 5 Milligramm Millimol Liter pro Liter. Ja, entspricht ein normale Werte für die Kalium. Sind Sie sicher, ob das Wert 5 Millimol pro Liter ist? Ja, ich wünschte, dass es so 5 Millimoliter. Ich habe gehört, die Frau hat gesagt, dass der Wert über 5 Millimol pro Liter ist. Ja. Sie hat gesagt, über 5 Was Millimol. bedeutet über 5 Millimol pro Liter? Hyperkaliämie, oder? Haben Sie gefragt? Nee. Nein, 5,1 Millimol pro Liter Ist ist normal, normal, ja. aber 5,9 Millimol pro Liter ist Hyperkalämie. Ja, Ja, deswegen sehr gut, es ja. wäre besser, Doch, wenn Sie ja. Bitte wieder fragen. gefragt hätte. Ja. Ja, Okay. immer. Welche Ursache wissen Sie für Hyperkalämie? Hyperkalämie, Hyperkalämie und dann wegen einer Erbrechen, Diarrhoe, Entschuldigung, Sie. Ursachen, Erbrechen, Diarrhoe, Muskelschwäche, Reflexstörung, Kolik und Lähmungen. Nein. Hast du meine Frage gehört? Ja. Welche Frage habe ich gestellt? Ja, welche Ursache? Okay. Hyperkaliämie, kaliumreiche Ernährung und Dehydratation als Medikament und Ja, ich bin überzeugt, dass Sie über Hyperkalämie gelesen haben. Ja, ich bin überzeugt. Aber bitte antworten Sie nur meine Frage. ja. Können Sie mir bitte helfen? Ja, natürlich, ich kann gerne Ihnen helfen. Als Ursache kann man bei Hyperkalämie Nephropathie, kaliumsparende Diuretika und metabolische respiratorische Azidose und Hämolyse wegen Trauma oder wegen Krebs nennen. Okay. Welche Symptome erwarten Sie bei Hyperkalämie? Ja, bei der Hyperkalämie Muskelschwäche, Reflexstörung, Kolik, Super. Lähmungen, Am Kammerflimmern. wichtigsten, okay, ja, am wichtigsten ist Kammerflimmern. Wie können Sie die Hyperkalämie behandeln? Erste Maßnahme ist Hydration, Kaliumarme Ernährung, Calciumgluconat IV-Infusion und Glucose-Insulin-Infusion kann gegeben. Ja. Bei leichten Fällen empfehlen wir Kalium. Bei leichten Fällen, zum Beispiel zwischen 5,2 bis 5,8 9 Millimol pro Liter. Empfehlen, das bedeutet bei leichtem Fall. Empfehlen wir kaliumarme Ernährung und wir überprüfen die Medikamente des Patienten. Zum Beispiel kaliumsparende Diuretika kann Hyperkalämie verursachen. Und natürlich können wir Flüssigkeit geben. Aber bei schweren Fällen verabreichen wir Gluconat, IV, so Protection des Herzens, und Insulinglucose, IV, auch Salbutamol, inhalativ. Ja, Salbutamol inhalasyon. Okay, was haben Sie heute für uns noch? Hocam hemen burada arkadaşlara bir şey yapayım. Ben dün bunları şeylerini çıkardım, notlarını çıkardım da o şeyleri urzakaleri yazmamışım. Sadece bu belirtiler konusunda arkadaşlara iletmek istiyorum. Hipokalemi, hiperkaliyemi. Hipokalemi, hiperkalemi. Farkı hipo, alkaloz, metabolik oda respiratuar, hiperasidoz. Respiratuar ya da metabolik. Bulgular tamamen aynı. İkisinde de Erbreş'in diyaro, muskelfleşe, şvehe, refleks şivahung, obstipasyon, limung. Hayır. Hipokalemide Ervartin via obstipasyon, paralitik ileus, ama hiperkalemide Ervartin via diöre, kolik, gastrokolik. Kolik yani obstipasyon şeyde hipokalemi Ya zıt yani, obstipasyon Gegenteil. şeyde kolik Evet. yani O sadece burada kısmı Gegenteil. Ya. ama ikisinde de mesela lemung var, ikisinde de lemungan var Ausfälle sind ein Festgleich. Muskelschwäche, Lähmungen, Parästhesie, Reflexveränderungen, aber gastrointestinale Befunde sind anders. Ja, Hipokalämie, Obstipasyon Obstipasyon, kolik. Hiperkalämie, Diöre und Herzrhythmusstörungen, Erwartung beide und Ya. Kammerflimmern, Erwartung Tamam beide. filmler. Evet. Vay de. Ya. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Es geht um Maria Stettner. 62 Jahre alt, 1,67 Meter groß und 69,5 Kilo. Was ist Geburtsdatum der Patientin? Habe ich nicht gefragt. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wir müssen nicht vergessen. Ja. Aynen. Großfehler. Ja. Ja, leider. In Düsseldorf ist das Großfehler. Großfehler. Normalerweise ja im Notaufnahme. Fragt man nicht diese Frage, aber ja. Die stellte sich heute bei uns seit gestern Abend bestehende kolikartige wellenförmige Oberbauchschmerzen vor. Die Schmerzen sind seit gestern langsam aufgetreten. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Sie hatte gestern ein Mettbrötchen gegessen. Nur Mettbrötchen. Nur Mettbrötchen ein Tiramisu. Mettbrötchen ein Tiramisu gegessen. Und Tiramisu. Nach dem Essen sind die Beschwerden langsam aufgetreten. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Die Schmerzen verstärkt sich bei Bewegung. Schmerz intensität liegt bei sechs oder Haben Sie den Patienten ein Schmerzmittel anbieten, angeboten? sieben von zehn auf habe nicht gemacht. Wollte sie Schmerzmittel von Ihnen? Nee, die Patient von mir keine Schmerzmittel. Okay. Yok. Aber während des Gesprächs hat sie mehrmals erwähnt, ja, ich brauche noch Hilfe von meiner Schmerzen, oder? Ja, sie hat schon gesagt, ja. Okay. Alles gut. Dann bieten Sie einfach ein Schmerzmittel Ein an. Schmerzmittel, ja. Machen Sieben. Sie das Gespräch einfacher. Ja, ich verstehe. Sieben und sechs und sieben ist hoch. Schmerzmittel. So hoch, aber Sie können anbieten. Ja. Ja, ich sage. Brauchen Sie ein Schmerzmittel? Ich kann Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben. Ja, das ist eine Reaktion auch. Vielleicht der Patient kann sagen, nein, ich brauche momentan kein Schmerzmittel. Ich kann meine Schmerzen aushalten. Dann okay, ich versuche so schnell wie möglich das Gespräch zu beenden. Dersin mesela. Burada bir reaksiyon, karşılıklı bir işte Anladım, empati anladım. göstermeye, karşılıklı konuşmayı sürdürmeyi göstermiş olursun. Ya da böyle 6-7 duyunca önerelim bunu. Evet, Tamam. önerebilir 6-7 az pişmersin değil. Begleitend klaxi gestern hatte sie dreimal erbrochen. Das war die werden gelblich, schleimig. Hatte seit heute Morgen auch Durchfall. Die waren wässrig, am Anfang hellrot, aber jetzt dunkelrot verfärbt. Und sie berichtet außerdem über seit gestern Abend Herzrasen und Appetitlosigkeit. Heute Morgen hatte sie das Fieber gemessen. Das wurde gestern 39, heute Morgen 38,3 Grad Celsius gemessen. Vegetativ-anamnestisch ergaben sich seit gestern Abend Müdigkeit, Husten und wegen Arbeitsstress dauerhafte Schlafstörungen. Bei der Vorerkrankung Anamnese erwähnte sie Kopfschmerzen wegen Stress. Und seit 10 Jahren, sie hatte einen Reizmagen und ein chronische Husten. Die Frage nach Operationen wurde verneint. Medikamentös nimmt sie Bactrian bei Bedarf und täglich ASS 500 Milligramm und Maloxon-Tablet bei Bedarf. Sie hat Amoxicillin-Allergie, reagiert auf anaphylaktische Reaktion oder Schock. Zu den Noxen, sie raucht täglich 10 Zigaretten seit 16. Lebensjahr. Alkoholkonsum wurde 2 Gläser Wein pro Woche bejaht. Und Drogenkonsum habe ich vergessen, die Fragen zu stellen. Bei der Familienanamnese, der Vater verstorben an einem Herzanfall mit 45 Lebensjahr. Die Mutter ist Hat sie auch Brustschmerzen, Luftnot, enge Gefühl? Momentan? die Patient hat Herzrasen, aber Brustschmerzen, die Patient hat nicht gesagt. Ja, aber bei Oberbauchschmerzen sollen wir diese Fragen stellen, Ja. weil ja Myokardinfarkt Ja. unter Bauchschmerzen verstecken kann. Ja. Der Vater hat einen Herzanfall gesichtet. Und Vegetative Anamnese haben wir ein Schema. Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, Kaltschweiß und Appetit, Gewicht, Schlafstörungen und Brustschmerzen, Engegefühl, Luftnot, Herzrasen, danach gastrointestinale Systeme fragen. Ja, dann, wenn Sie solche denken, vergessen Sie nicht. Oberbauchschmerzen. Man muss immer enge Gefühl und Ja. Brustschmerzen oder Herzprobleme fragen. Danke für die Information. Gerne. Mutter ist an einem Brustkrebs mit 65. Lebensjahr verstorben. Sozialanamnestisch, sie sei Taxifahrerin vom Beruf. Geschieden, sie wohnt allein, hat sie eine Tochter, die Tochter ist einen Methadon-Programm, die Tochter befindet sich in einem Methadon-Programm. Warum? Die Tochter ist drogenabhängig. Welche Drogen? Ich weiß es Opioid. nicht. Habe ich nicht gefragt. Wenn man Opio, ja, sie hat nicht gesagt, aber Methadon-Programm ist eine Ersatztherapie für opioidabhängige Menschen. Ja. Sollen wir die Drogenabhängigkeit ausführlich fragen, oder? Nein, nein. Aber du solltest diese Information wissen als Arzt. Methadon ist eine Ersatztherapie für Opioid. Ja, Ersatzdrogen, Opioid. Ersatzdrogen. Ja. Ich denke, aktuell nie Ersatzdrogen. Aktuell ist da grundsätzlich Drogen. Ja, Methadon ist auch eine Droge, aber Ja. unter ärztlichen Kontrolle ist das nicht gefährlich, weil der Arzt jeden Tag dem Patienten nur eine gibt. Und ja, um ja, damit der Patient weniger Entzugssymptome hat. Yani şöyle, burada şunu demek istiyorum. Bir doktor olarak metadonun opioid Anladım. bağımlılığında kullanıldığını hani benim bilmem gerekir. Hastaya bunu sormana gerek yok. Sana böyle bir soru gelebilir. Tay 3 kısmında. Metadon, evet bu bir drogun ama opioid bağımlılarında bağımlılık tedavisinde kullanılıyor. Hani opioid bırakıldığında kesilme belirtisi çok yoğun olan bir drogun. Bunu azaltabilmek için hasta opioide tekrar geri dönmesin diye sistematik bir şekilde metadon verip gittikçe yavaş bir şekilde kontrollü bir şekilde doktor kontrolünde işte başlangıçta yüksek doz metadon verip sonra yavaş yavaş azaltılıyor. Yani senin burada bileceğin tek şey şu: metadon bir opioid. Ja, natürlich. Ich habe die Patientin gesagt, Methadon ist. Ja, ihre Reaktion ist sehr schön. Ja, das gefällt mir. Ja, o şekilde yeterli Ya. olur. Hasta için yeterli olur. Ben Tay 3 kısmı için dedim. Teşekkür ederim. Auch der Anamnese habe ich den Verdacht auf akute Gastroenteritis. Deswegen nach dem Verzehr von rohen tierischen Produkt, rohem Fleisch, akute begonnen Progredient Kolik artık, da gibt es Bauchschmerzen. Das Erbrechen ist eine lindernde Faktor und sie hatte auch blutige Durchfall und spricht dafür eine Gastroenteritis, akute Gastroenteritis. Okay. Welche Ursache wissen Sie für Gastroenteritis oder häufigste Ursache? Was ist häufigste Ursache für Gastroenteritis? Gibt es verschiedene Ursache, viral, bakteriell, Toxin und vierte habe ich nicht, mir fällt nicht ein, viral, Parasiten. ja, Parasiten, ja, viral, Neurovirus, Adenovirus und bakteriell am meistens Salmonella, Campylobacter und Shigella und E. coli, enterohemorrhajik oder enterotoksijenik Escherichia coli. Ja, müssen Sie die Erreger zum Gesundheitsamt melden? Ja, natürlich. Da Diarrhoe muss immer isolieren. Im Krankenhaus oder ja, Anmeldung verpflichtet. Warum? Bei Warum? Warum isolieren Sie die Patienten und warum melden Sie die Laborergebnisse an Gesundheitsamt? ja, das ist sehr ansteckend, der Infektion für die älteren Männer und immundefizitische Menschen sehr, sehr gefährlich. Natürlich deswegen diese gastroenterische Infektionen sollen isolieren im Krankenhaus oder anderem Ort. Okay, bitte schön. Welche Differentialdiagnose kommen in Frage? Differentialdiagnostisch kommen Ulcus und akut Brunner Syndrom in Betracht. Ja. Habe ich Okay. jetzt gedacht. Wir haben schon gesprochen. Okay. Aber leider habe ich Koroner Syndrom Fragen zu stellen total vergessen. Ich würde gerne als erstes körperliche Untersuchung durchführen und Blutbild, Leberwerte, Nierenwerte, Entzündungswerte und Stuhlkultur, Stuhlprobe und dann ich würde gerne einen EKG, Elektrokardiogramm durchführen Bitte vergessen Sie Verb nicht. ja. Zum Beispiel, Sie haben Ja, zum gesagt, Ende. die körperliche Untersuchung durchführen. Ich würde gerne Blutbild, Nierenwerte, Leberwerte, Herzenzyme, Troponin I, Kreatinkinase MB und Genomparametre durchführen. Dann einen EKG ein in Ruhe. Bestimmen lassen. Bestimmen lassen. Am Anfang haben Sie durchführen gesagt. Dann Ja. weiter andere Verb. Zum Beispiel bestimmen lassen oder überprüfen Bestimmen lassen. oder kontrollieren lassen. Ja. Bestimmen. Jede Satz benutzen Sie andere Verb. Ja, alles gut. Dann würde ich eine EKG verschreiben. Danach ich würde gerne einen Sonoabdomen veranlassen. Gegeben falls einen Seite angemeldet wurde und auch gegebenenfalls Ösophagogastroduodenoskopie und eine gastroenterologische Konsil anfordern. Okay. Ja. Wo können Sie diese Patienten behandeln? Wie? Auf jeden Fall, ich möchte diese Patienten stationär isoliert aufnehmen. Danach? Danach als Initialtherapie, ich würde gerne Großlumige-2-Zugang legen und dann Flüssigkeit zuvor, je nach Ergebnisse, Elektrolytsubstitution durchführen, dann Analgetikum und Antipyretikum, Antiemetikum und gegebenenfalls eine Antibiotikum verschreiben. Dann hocam, Dann Patienten ist gesund. ich hoffe. Okay, vielen Dank. Du hast sehr gut gemacht. Ich gratuliere dir. Aber natürlich, wie immer, habe ich ein paar Empfehlungen. Ja. Ekrem abi, Geburtsdatum, Personaldaten çok önemli. Kesinlikle unutmuyoruz. Bu şey, yani Düsseldorf'ta ölümcül hata. Evet. Bauch şimersi şikayetiyle bile gelse hasta, burun şimersinin lufnod engege filersazın unutmuyoruz. Tekrar söylemiş olayım. Hastaya asla ve kata tıbbi terimleri kullanmıyoruz. İnvazivdir. İntensif dedin ama intervansiyonel demek istedin galiba. Orada birisi de sormuştu. Yani bunların her birisi soru almana sebep oluyor. Çetin hocam da burada güzel yaptı senin aklında kalabilmesi için. Hemen sordu sana bu ne demek, bu ne demek diye. İşte hastada da böyle oluyor. Orada bir şok oluyorsun, cevap da veremezsen işler kötü gidebiliyor. Cevap verebilirsen o kadar sorun değil de. O yüzden hep basit. Yani Bir dikkat şey etmeyi gerçekten tabii ki. invazivi bilmiyorlar da Almanlar intensivi biliyorlar ama yani kendileri kullanıyorlar mı? İntensif yoğun demek ama. İntervansiyonel mi demek istedin sen? Hani girişimsel bir şey. Yani işte aslında invaziv demek istedim ama işte intervansiyonel demem o da uygun olmazdı ki onun nasıl diyecektim ki ben basit anamnezdeki gibi demem lazımdı. Wenn es benötigt, wir werden immer noch Zauglocken. O zauklokun ne olduğunu sordu. Operasyon mu değil mi diye sordu. Das ist kein, ja, zauglokko ist kein operasyonun. Das ist Kein nur operasyon. eine Geburtshilfe Methode. Ya, O kadar. Geburtshilfe. Ya hocam bunu söyleyemedim işte. Geburtshilfe metodu o kadar. Yok yok, insan illa ki bunları deneyimleyebiliyor da tekrar konuşalım hani o zihninde yer etsin diye şey yapıyor oldum. Şimdi O kadar yani o kadar. sana bir ödev veriyorum Ekrem abim. Bu ses kaydının sadece anamnez kısmını dinlemeni ve kaç kere aleskut dediğini saymanı istiyorum. Ya onu hanım da Yarın söylüyor. soracağım. Diyor ki ha, sürekli diyor Aleskut diyorsun diyor. Karşıdakini dinlemeden diyorsun bunu diyor. Onu çok eleştiriyorum ama onu bilerek söylemiyorum yani. İşte bu metodu şimdi diyorum ya 20 dakika onu dinle bir şey yaparken ve say. Sadece aleskut kaç kere dediğini. Çok çarpıcı oluyor sonra insan azaltmaya başlıyor. Tamam? 20 Tamam. dakikalık kısmını dinle sadece. Kaç kere Tamam. aleskut dedim. Evet, bu da neye sebep oluyor tabii ki? Hani dedin ya hastayı dinlemeden daha diyorsun diye. Bazı soruları tekrar tekrar sormana. Aslında cevabını bildiğin hatta not ettiğin soruları hastaya mesela bu görüşmede 3-4 kere aslında cevabını önceden bildiğin hastanın sana söylediği şeyi tekrar sordun. Evet. Bazılarını fark ettin sorarken fark ettin ya. Ama hasta sana bir kere söyledi ya söyledi mi doktor bayağı evet şöyle demiştin dedin. Hani o bir kurtarma yolu ama bir kere olur, iki kere olur, 4-5 kere olunca fazla oluyor. Hasta Anladım. doktor dinlemiyor bu hastayı gibi bir izlenim oluyor olur. Tamam? Tamam. Böyle bunlar ekstra söyleyeceklerimdi ama bence gayet güzeldi. Şeman, soruları tam olarak soruyor olman, reaksiyonların, Belirli bir yapıya sahip olman, bunların her birisi gayet güzel. Bence gayet iyi gidiyorsun. Eline emeğine sağlık. Evet. Teşekkür. İbrahim hocama geçmeden önce Çetin hocam. Burada mısınız? Buyurun hacı. Hocam siz hasta mısınız? Bugün sanki biraz hasta gibi görünüyordunuz. Ha, yok da öksürüğüm oluyor böyle. Kaçın. Kroni şebüs. Sigara içmiyorum yalnız. Ne şey değil. Hasta değilim çok şükür. Yani Tamam, ama... yüzünüzde böyle sanki Yok hastaymışsınız biraz gibi ya geç. Yani da söylemesi yorgunmuşsunuz gibi bir ifade tam var. şeyden önce uyandım da söylemesi ayıp o yüzdendir belki. Biraz uykuluydum ondandır. Tamam. Teşekkür. Tamam, Pardon. yeter ki iyi oldum. Hocam Tamamdır. Kaçın. şey yapmadan size bir şey de danışayım. Bu mesela İpek abla sağ olsun 5'in üzerinde deyince nasıl tepki vermek lazım? Orada o zaman onu sıçtırmak lazım. Kaç bu değer diye. Dafi fragen was meinen Sie über 5 Millimol Evet. pro liter? Aynı, buradaki mesele şu yani. Anlamadığın bir şeyi geri sorabilmek. Hani Anladım. bunu böyle yapıyorlar mı laboratuvarda durumunda bilmiyorum ama anlamadığın ne olursa olsun Evet. her zaman için onu sormak. Ya über 5 normal range de var, anormal de var. Yani Orada sormak gerekiyor. 5,9'u da über 5 diye der mi bilmiyorum ama mesela ben böyle bir şey olduğunda tam anlamadım ya, bana sorulduğunda da cevap veremem. O yüzden sorardım. Ya dafür fragen was meinen Sie über 5 Millimol pro Liter? Yani bana söylemesini isterdim. Ya işte 5,1 diyecek. Ha, okey, filinden deyip devam ederdim gibi. Hocam bendeki kaynakta, ben de başka bir kaynak bulayım bari de, 3,5 ila 5 arası diyor. Böyle laboratuvarlar da oluyor. Hani über 5 deyince hiperkalemi oluyor. Ya hiperkalemi oluyor. Ama işte burada şey de önemli ya, normalde şiddetini sorabiliyorlar, derecesini sorabiliyorlar. Sen öyle dediğinde doktorun bunun dozunu sorması lazım yani. Hani sadece normal değer mi, hiperkalemi olduğunu ayırt etmek için değil. Yani hangi ağırlıkta bu? Sonuçta tedavim de ona göre değişiyor ya. O yüzden sorun yani. Net olmayan kafanızdaki her şeyi sorun, geri sorun. Evet yani her türlü böyle bir şey geldi. Sonuçta muallak bir şey soracağız yani. Lütfen Aynen öyle. basmayın. Ve bu pozitif bir şey sizin için. Aa, doktor anlamadığında soruyor. Anlıyormuş gibi yapmıyor, uydurmuyor. Çünkü önemli hastanın yaşamıyla, bir de şey, Yani kalyum değeri yani. O yüzden sorun. basmayın über 5 gibt es noch eine bestimmte Wert? Aynen öyle. Öyle sorabilirsiniz. Buyurun İbrahim Hocam. Guten Tag, mein Name ist İbrahim Akpınar. Ich würde gerne Ihnen meine Patienten vorstellen. Bevor wir anfangen, werde ich Ihnen einen Anruf vom Labor mitteilen. Okay, bitte schön. Nachdem wir vom Labor übermittelten Informationen heißt der Patienten Herr Lorenz und er hat einen Kaliumwert von über 5 Millimol pro Liter. Dieser Wert entspricht einer Hyperkalämie. Und wenn Sie erlauben, kann ich mit der Vorstellung der nächsten Patienten fortfahren, Frau Oberärztin. Natürlich, bitte schön. Ich habe heute eine neue Patientin gesehen. Es handelt sich um Frau Maria Stettner und sie ist 62 Jahre alt, 1,67 Meter groß und wiegt ungefähr 60,5 Kilo. Die Patientin stellt sich mit seit gestern Abend langsam aufgetretenen diffusen Bauchschmerzen im Oberbauch vor. Laut der Patientin strahlen die Schmerzen nicht aus. Darüber hinaus traten sie nach dem Verzehr von Mettbrötchen und Tiramisu langsam auf und nahmen im Verlauf an Intensität zu. Die Patientin beschreibt die Schmerzen als krampfartig und wellenförmig. Die Schmerzintensität beträgt auf der NRS 6 bis 7 von 10. Begleitend treten Übelkeit, zweimalige Erbrechen, Herzrasen, sowie seit heute Morgen Durchfall auf. Der Stuhl ist zunächst wässrig und hellrot, später dunkelrot. Seit gestern Abend liegt die Körpertemperatur der Patienten bei bis zu 39 Grad Celsius, aber heute 38,3 Grad Celsius. Zusätzlich berichtet sie über Insomnia und Müdigkeit. In der Vorgeschichte finden sich chronische Kopfschmerzen, Reißmagen-Syndrome und chronische Husten. Operativ anästhetisch gibt es keine Operation. Die Patientin nimmt bei Bedarf Aspirin 500 Milligramm und Maloxan für Reiz-Magen-Syndrom und bei Bedarf Baldrian für Schlafstörungen. Sie hat Amoxicillin-Allergie mit Atemnot und sie hat Adrenalin bekommen, früher Adrenalin bekommen. Die Patienten raucht seit 36 Jahren etwa 10 Zigaretten täglich. Das entspricht 22 Packungsjahre. Sie trinkt abends gelegentlich eine Flasche Bier. Drogenkonsum liegt nicht vor. Sie arbeitet als Taxifahrerin. Sie ist geschieden und hat eine Tochter. Ihre Tochter ist unter Methadon-Therapie. Familienanamnestisch ist ihre Mutter im Alter von 65 Jahren an einem Mammakarzinom verstorben und ihr Vater ist mit 55 Jahren an einem Myokardinfarkt verstorben. Aufgrund der anamnestischen Angaben liegt am wahrscheinlichsten eine akute Gastroenteritis vor. Dafür sprechen die postprandialen Oberbauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Differentialdiagnostisch sehe ich eine akute Pankreatitis sowie eine Cholezystitis in Betracht. Als nächstes führe ich eine körperliche Untersuchung durch und veranlasse eine Blutentnahme zum Ausschluss einer Herzerkrankung, schreibe ich ein EKG. Im Labor bestimmte ich Blutbild, CRP, Elektrolyte, Lipase, Leberwerte, Gerinnungsparameter sowie Herzmuskelenzyme. Zusätzlich veranlasse ich eine Stuhldiagnostik, eine Abdomensonographie, gegebenenfalls Ösophagogastrodiagnoskopie sowie gegebenenfalls Abdomen-CT. Laut der Patienten sagt der Stuhl Blutbeimengung, daher nehme ich die Patienten stationär auf, um die weitere Abklärung durchzuführen. Als Therapie plane ich Flüssigkeitszufuhr mit Elektrolyten, Analgetikum, Antiemetikum, gegebenenfalls Antibiotikum, nur bei schwerem Verlauf. Das war's. Dankeschön, Frau Überasten. Okay. İbrahim Hocam çok güzel yaptın. Bunu destek alarak mı yaptın yoksa kendin spontan mı yaptın? Dünden beri buna uğraşıyorum hocam. Bir şablon oturmaya çalıştırdım da böyle cümleleri düzgün kelimeleri seçerek. İnşallah bunu oturtacağım diye ümit ediyorum. Bu çok güzel olmuş. Bunu her vaka için vakayı yapmadan önce kendi mesela bir gün önce bunu hazırlayabilirsin. Ama burada sunmaya çalışırken hiç bakmadan yani sadece hastanın kendi verdiği anamnez bilgilerine bakarak, ama cümleleri kendin kurmaya çalış. Evet. Şöyle, benim elimde bir şablon yok. Bir dolu şablon var ama kafama uygun, dilimin döndüğü şablon az. Biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. Hepsini ChatGPT'ye attım. Çünkü çoğu konjüktif aynısı yazılmış. Birkaç şey bulmuştum. Onları ben indikative çevirdim. En güzel cümleleri seçmeye çalıştım. Daha önce kullanılmamış cümleler seçmeye çalıştım. Mesela işte Ich würde gerne Ihnen meine Patienten vorstellen, bevor wir anfangen. Başlamadan önce. Bunu çok söylemiyor kimse. Bunu böyle, yani ChatGPT alternatif cümlelerden bir tanesini kendime şablon seçtim hocam. Her vakaya böyle hazırlamaya çalışacağım inşallah, gücüm yeterse. Öylelikle onlar okuya okuya bir şey olur diye düşünüyorum inşallah, ama bilmiyorum. Evet. Ama sadece okumak yeterli. Mesela okudunuz birkaç kere, bakmadan sunmanız lazım. Böyle böyle alacaksınız. Her vaka için ayrı şablon kullanmayın. Bir şablon belirleyin. Her vakanın semptomlarını o şablonun içine atın. Yoksa o zaman Evet. içinden çıkamazsınız. Yani bu ana şablonu belirledim dün. Dün ana şablonum bu. Şimdi içine geldikçe atacağım. İnşallah. İnşallah, Allah izin verirse. Tamam. Burada bakmadan sunuyorsunuz. Anlaştık? Evet. Bunu bu sefer böyle yaptım ama bir sonrakinde hazırlıklı geleceğim. Yok yok, bu sefer yapmanızda da bir sakınca yok. Benim amacım, emin olun, burada evet gramatik olarak bazı hatalar olabilir, bazı kelimeleri, şunları bunları unutabilirsiniz. Ama beyin zorlanmadan öğrenmiyor. Evet. Onu Evet. zorlamamız gerekiyor. İşte burada bir şekilde sunmaya çalışırken zorluyor oluyoruz ya, o sırada öğreniyor oluyor. Bir de mesela o sırada şunu söyleyemiyor, bunu söyleyemiyor. Tekrar okuyacağı zaman dikkatli bakıyor. Evet ya, şurayı söyleyememiştim, burası buymuş gibi falan. O zaman daha çok öğreniyor insan. Yani burası kendinizi zorladığınız yer olsun. Hata yapmışım, eksik yapmışım, yanlış yapmışım. Hiçbir önemi yok. Zaten öğrenmek için yapıyoruz burada. Yani hiç endişelenmeyin. Bu Ben... şıklık diyor da ekleyeceğin veya da eleştireceğin bir şey var mı hocam? Yani sırayı böyle belirledim. Yok, bu strüktür beni aşar ama gayet güzel olmuş yani. Eline emeğine sağlık. Tamam hocam, sen de Gayet ağzına güzel sağlık. yani. Evet hocam, ya bu gerçekten çok güzel bir sunum oldu İbrahim hocam. Harika valla. Ama şunu söyleyebilirim. Kendini çok aşırı zorlamana gerek yok. Çok aşırı güzel bir şey olacak diye. Önemli olan akıcı bir şekilde konuşman. Onu yapabilmen. Hani burada çok aşırı zor değil. Hani ama normalde benim kullandığım, alışık olduğum yapıda olmadığı için hani beni aşar dedim. Kesinlikle yapabilirsin yani, alışabilir diye. Yani cümleler, benzer cümleler de, yani ilk başta hep hata kullanıyordum ya ben. O bana bir yer etti. Şimdi her bir şeyde farklı bir cümle seçtim. Kelime seçmeye çalıştım ben. O yüzden de ama Allah'ın izniyle oturtturacağım. Tutturursun, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Öyle. Eline emeğine sağlık. Şimdi ben kısaca ilk işte gastroenteritis vakası, gastrointestinal sistemle ilgili Düsseldorf'ta 6 tane falan vaka var galiba. Hepsi birbirine çok benzer. Yani anamnez alma şekilleri çok benzer. Ben gastrointestinal sistemle ilgili vakalardan hiç korkmuyordum. Hepsi birbirine benzediği için yani bir vakayı yaptığında hepsini tekrar etmiş gibi oluyorsun yani. Niye öyle diyorum. Şimdi bunlarda bir bağ şımarsın var, değil mi? Şımarsın var. Şımarsını sorgulama şeklimiz belli. Ne zamandır var? Zaten Haben Sie diese Schmerzen, wo genau haben Sie diese Schmerzen, sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten, gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen, vielleicht haben Sie besonders gegessen oder haben Sie sich am Bauch verletzt, sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie wieder weg? Ist es das erste Mal oder hatten sie schon frühjahrliche Symptome? Eğer önceden varsa waren sie deswegen beim Hausarzt? Können sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 leichte Schmerzen, 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Buraya birkaç tane örnek veriyorsunuz. Bakın, Schmerzen'la ilgili tüm soruları sordum ve Bauch Schmerzen'da bunların çoğunu yanıtını alabiliyorsunuz. Asıl meselesi bu. Sonra bu gastrointestinal sistem. O zaman vegetatif anamnezde gastrointestinal sistemle ilgili sorduğum sorular var diye onları buraya çekiyorum direkt. Direkt buraya çekiyorum. Ne soruyorum? Haben Sie Übelkeit oder haben Sie schon erbrochen? Wie ist es mit dem Stuhlgang? Haben Sie Probleme bei Stuhlgang? Var diyorsa bunu irdeliyorum. Welche Farbe und Konsistenz hat der Stuhl? Gibt es Blut im Stuhl? Bak ne yaptım? Stuhl ile ilgili problem var dedi. Ayrıntılandırıyorum. İşte Diora var dedi. Wie oft müssen Sie zum Stuhlgang auf die Toilette gehen. Ne kadar işte sıklıkta gitmeniz gerekiyor. Sonra wie ist es mit dem Wasserlassen? Alles in Ordnung? Mesela soruyorum, Wasserlassen'la ilgili problem var mı? Varsa bunu yine wie oft müssen Sie zum Wasserlassen gehen? Welche Farbe hat der Urin? Gibt es Blut im Urin? Yine sorun varsa bunu soruyorum. Ya da haben Sie Schmerzen oder brennendes Gefühl beim Wasserlassen? Wie viel Urin haben Sie? Bunları her yerde sormanıza gerek yok ama mesela miksiyon beşverde ile ilgili sorulabilecek soruları söylüyorum. Ya gastrointestinal sistemle ilgili vegetative anamnezede sorduğum übül kayıt, Elbrechen, Wasserlassen, Stuhlgang sorularını buraya çektim. Sonra FIBA'yı da buraya çekebilirim. Haben Sie FIBA? Çünkü işte gastrointestinal sistemde FIBA oluyor. İşte başka FIBA olan var mıydı bilmiyorum ama olabilecek bir sürü şey var. Hani ayırıcı tanıları dışlayabilmek için. İşte divertikülitis de oluyor. Mesela kolidokolitiyazis de yok ama işte kolanjitisi ayırıcı tanıya koyacaksınız. FIBA olabilir gibi. FIBA'yı da burada sorabilirsiniz. Bitti. Tamam. Sonra geçeceksiniz vejetatif anamneze. Hemen hemen hepsinde benzer şeyler. Hastaların şikayetlerinde işte Foley gefülü varmış, Blähung'u varmış. İşte gastroözofageal reflü dışında söylüyorum. Zollbrennen'i varmış. Hani bunları öğrenseniz de öğrenmeseniz de çok büyük farkı yok. Sormak istiyorsanız vaktiniz varsa sorabilirsiniz. Haben Sie Foley gefühl, o da Blähung'un, o da Leiden Sie unter Zollbrennen, Zores aufstoßen. Sonuçta gastrointestinal sistemle alakalı ya hani sorabilirsiniz. Ama şart değil yani. Hastada varmış yokmuş tanımı çok değiştirmeyecek zaten. O yüzden hani böyle kaygılanacağınız bir durum değil. Ağrıyı iyi sorgulayın. Übül kayıt, Erbrechen, Stuhlgang, Wasserlassen ve ateşi sorgulayın. Haupt-Beschwerde kısmında müthiş, harika. Ondan sonra vegetatif anamneze geliyorsunuz. Eksik kalan neler var onları soruyorum. Önceden sorduklarımı asla ve kata sormuyorum. İşte Schüttelfrost, Nachtschweiß, Kaltschweiß, Ausbruch soruyorsunuz. Ondan sonra Brust'a geçiyorsunuz. İşte Brustschmerzen, Lymphnod, Engegefühl, Halsrasen. Mesela bazı insanlar bunu şey yapıyor. Hasta başlangıçta da o baba Schmerzen'im var deyince hemen hani prüferlere şunu göstermek için ya o baba Schmerzen'i var diyor bak kalp krizi bununla gelebilir ben bunu biliyorum. Bu göstermek için daha başta hemen bunu sorabiliyorlar. Leiden Sie unter Brust Schmerzen, Engegefühl, Lymphnod, Herzrasen. Başlangıçta da sorabiliyorsunuz. Sorabilirsiniz. Hani prüferler bunu görmüş olur. Sorun yok bir soruyla. Ama sormasanız da sorun değil. Vegetatif anamneze de zaten soruyorsunuz yani. Bunların hepi topu zaten acilde 5-10 dakika içinde olan şeyler yani. Ha 2 dakika önce sormuşsun, 2 dakika sonra sormuşsun. Hani gerçek miyokard infarkt olmayınca yani sorun değil. Gastrointestinal sistemi zaten sorduk. Hap 5 kısmında. Sonra neyi soruyoruz? Apatiti soruyoruz, gevihti soruyoruz, uykuyu soruyoruz. Bitti. Sonra devamı şey zaten. Aynı. Yani bu hemen hemen gastrointestinal sistemle ilgili tüm vakalarda böyle. Hasta herhangi bir şikayet getirirse onu derinleştiriyorum. Getirmiyorsa format bu. Şimdi reaksiyonlarla ilgili hani burada işte House Arrest reaksiyonu vardı. Mesela ben uzun süredir gitmedim diyor. Hani ona tepkisiz kalmak hem soruyorum hem sonra tepkisiz kalıyorum. Çok hoş olmayabilir. Orada ya aber das ist ja wichtig regelmäßig House Arrest zu besuchen für ihre Gesundheit gibi hani bir şey söyleyebilir. Mindestens einmal pro Jahr sollten Sie Ihrem House Arrest besuchen gibi bir şey söylenilebilir. Orada. Sonra kızıyla ilgili Ekrem abi burada çok güzel yaptı. İşte Drogen abhängig dedi kızı için. Ta başlangıçlarda demişti. Ya das tut mir leid. Ich kann ihre Angst sehr gut verstehen. Dedi. Hani çok yoğun bir şey söylemenize gerek yok orada. Yani bu duruma üzgün olduğunuz ve kaygılanmanızı anlıyorum demek yeterli yani kızının o durumu için. Başka hangi reaksiyonlar vardı? Çetin hocam? Şey söyledim. At, bakayım daha unuttum şey misin? Bir şey yaptığımız yani şey Sterben den auch junge Leute daran demiştim. Evet. Başta şey Genç. sormuştu hocam. Yediklerimden olabilir mi demişti. Ondan Evet. sonra gençlerde Herzrasen. evet. Buyurun abi. Evet. Tamam, başlangıçta o yediklerimden olabilir. Ya das Worauf Körte. Özür dilerim. Ha, woraus kommt die Herzrasen? Bir de onu sormuştum. Hani buyur. Evet, o Herzrasen nereden geliyor sorusu gayet güzeldi. Ekrem abi de gayet güzel açıkladı. Yazı haben drei mal erbrochen und seit gestern Abend Durchfall. Sie haben schon viel Flüssigkeit verloren. Ich glaube, deswegen haben Sie Herzrasen gibi gayet onun durumunu açıklayan bir şey söyleyebilirsiniz. Ekrem abi de zaten böyle cevap verdi. Bu gayet normal. Sonra yediklerimden olabilir mi? Ya das könnte sein değil. Sonra hemen yedikleriyle ilgili soru sorun. Zaten sizi oraya çekiyor bayı. Ya Ekrem abi de zaten sorguladı yedikleriyle ilgili. Mesela bu vaka özelinde ekstra o sorular vardı. Bak bak iyi oldu. Hani Auslöser'i sordunuz ya, o da dedi ki ya yemek yedikten sonra oldu. Hani o zaman yemekle ilgili de birkaç soru sorulabilir. İşte nasıl birkaç soru? Haben Sie eine komische Geschmack bemerkt? O da war das Essen fresh? O da verdorben gibi. Hani birkaç böyle soru sorulabilir. Bu aynı zamanda bir reaksiyondur. Yani hasta ne diyor? Bundan olabilir mi? Ya das könnte sein. Haben Sie eine komische Geschmack bemerkt? Bak, hem reaksiyon vermiş oldunuz. Dedi ki ya ben merak etmedim. Tamam not ettiniz devam ediyorsunuz. Hani bunun reaksiyonu hem soru sormak şeklinde olabilir. Sonra bu zamanda genç insanlar da işte her infarktan ölüyor mu? Ya Leider kann das sein, dass die junge Menschen wegen Herzrasen oder an Herzinfarkt sterben können. Aber natürlich, die Medizin hat viele Fortschritte gibi hani bir şey söylenilebilir. Evet, bugünlerde de insanlar ölebilir ama medisin ilerlemelere sahip. Ekrem abi de hani burada aslında güzel yanıt verdi. Çünkü das könnte sein dedi. Sonra Çetin Bey şöyle dedi. Ama yani medisin bir sürü entwicklung'u var. Yani bir sürü gelişti şu bu falan filan. O zaman da ne dedi Ekrem abi? Ya yani medisin gelişti ama viele verschiedene Risikofaktör gibt es. Zum Beispiel Alter, Lebensstil, genetische Belastungen, hani bir sürü risk faktör var. Doğal olarak yine de hani mümkün gibi. Ama ben normalde böyle diyordum. Ya Leider heutzutage können auf die jungen Leuten an Herzinfarkt sterben. Böyle yanıt veriyordum. Başka da bir şey yoktu galiba. Kızının Drogen'ı olması ile ilgili işte metadon programı, metadon tehlikeli mi değil mi o soruya Ekrem abi gayet güzel yanıt verdi. Ja, Methadon ist ein Ersatzsubstation für Opioid, aber unter ärztlichen Aufsicht ist das nicht gefährlich. Ich hoffe, dass Ihre Tochter nach dem Methadon-Programm sowohl methadonfrei als auch opioidfrei sein sollen. Sei soll. Böyle denilebilir. Ben böyle diyordum yani. Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Reaksiyonlarla ilgili olabilir, sorularla ilgili olabilir. Benim unuttuğum bir şey olabilir, eklemek istediğiniz. Hocam şey gayet güzel şey anamnez girişinde ben halen de anamnezin o çatısı konusunda problem yaşıyorum. Mesela plötzlich aufgetretene ile beraber girişte kullanmamam gereken mesela beştendi aufgetretene Ben bile. aufgetretene'yi hiçbir zaman girişte kullanmıyordum. Ben şöyle yapıyordum. Sie stellt sich bei uns wegen seit gestern Abend besteyende Oberbauchschmerzen vor. Sadece Hauptbeschwerde neyse onu söylüyordum. Sonra laut Aussage der Patienten sind die Schmerzen plötzlich nach dem Essen aufgetreten. Bitti. Aufgetreten'ı ben ikinci kısımda söylüyordum. Hem tetikleyici de varsa eğer tetikleyici, Auslöser varsa onu da orada ifade ediyordum. Yani önce Hauptbeschwerde, sonra nasıl ortaya çıktı? Bir Auslösesi varsa, yani başlangıçta anamnezi alırken ki kullandığım yapıyı aynen burada da kullanıyordum. Bu, ondan sonra Sie beschreibt, dass die Schmerzen, işte stechend, kolikartig, persistieren, progredient sind. Özelliklerini söylüyordum. Ondan sonra die Schmerz intensität liegt bei 6 von 10 auf der Schmerz skala. Şiddetini söylüyordum. Ondan sonra Verstärkende Linder'de faktör varsa onu söylüyordum. Darüber hinaus hat sie erwähnt, dass sie seit atıyorum işte 2 Monaten eine Beschwerden hat. Aber die Beschwerden waren damals leichter. Her neyse artık. Hani bu hastada öyle bir şey yok da. Eine Beschwerden kısmını da sonuna ekliyordum. O ağrıyı sunma kısmının öyle. Anladım hocam. Yani burada bir kafa karışıklığı oluşuyor. Hani aufgetreten olduysa işte şimdi geçti. İşte bir beştiğinde ters anlam falan diye. O yüzden onları yan yana kullanmak çok Evet. saçma oluyor gerçekten. Anladım. Başlangıçta o vakitte oluşmuş beşteyende ama hala devam ediyor. Hala devam eden için beşteyendeyi kullanman lazım zaten. Bu hastanınki Evet. devam Evet. ediyor. Evet. Seit gestern Abend beşteyende ob Bauchschmerzen vor. Ama nasıl ortaya çıkmış onu söylemek için. Ya Laat mesela Aussage der hocam Patient. dedi ki dün aniden ağrım başladı. Giriş cümlesi bu. Dün aniden oba bauchschmerzen başladı. Başladı dedi. Şöyle dediyse Dişmersin haben gestern plötzlich angefangen. Plötzlich hangi fan? Yine Ha, orada ama senin burada sorgulaman lazım devamında. Sadece onu sunmuyorsun ki ha. momentan haben sie Dişmersin. Bunu sorman lazım o zaman. Tamam, orada. Ya und sonra diyorsun ya sind Dişmersin dauerhaft hafta o da gehen sie wieder weg. Burada ne demiş oluyorsun? O zamandan beri hala hep mi vardı yoksa geliyordu gidiyor muydu? Bu zaten anamnezi sorma sırası bunların hepsi ortaya çıkıyor yani. Evet. Başka herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman yarın görüşmek üzere diyorum herkese. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederiz hocam.